Kinder zum König Edwards Mannen durch das weite Land. Sie mordeten, raubten, vergewaltigten Frauen, sieten Elend und Schand. Da stand er auf, um das Sonnenmeer zu brechen, unerschütterlich ein Held. Er hat in ewige Rache geschworen und ein Kampf auf blutigem Feld. Schottland. William Wallace, frühe Schottland. William Wallace, Krieger frühe Schottland. William Wallace, Krieger frühe Schottland. Bank und die Bein und auch nicht gesehenes Leid. William blieb in den Herzen seines Volkes als Kämpfer für ihre Schottland. William Wallace,